Alle drei haben mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen. Mit einer Vergangenheit abschließen, wenn das Leben nur aus dieser Vergangenheit und aus Gefängnis besteht, ist nicht leicht. Und es fällt auch den Dreien nicht leicht. Gestern hat einer von ihnen eine Erklärung abgegeben, von der wir heute lesen. Ich sehe in ihr den Versuch, mit der Vergangenheit abzuschließen und sie zugleich doch noch in der eigenen Biografie aufzubewahren. Ich bedauere die Erklärung. Aber ich verstehe, dass einer, dem nicht mehr viel Zeit bleibt, seinem Leben einen neuen Sinn zu geben, diesem verzweifelten, widersprüchlichen Versuch macht, wie er schon zwischen der Bitte um Gnade und trotzigem Aufbegehren hin und her gerissen war. Der Bundespräsident machte eine kurze Pause. Man konnte hören, wie im Publikum getuschelt, herumgerutscht, aufgestanden und gegangen wurde. Der Bundespräsident fuhr fort, wandte sich an die Angehörigen der Opfer, würdigte ihren Wunsch nach vollständiger Aufklärung unter einem Zeichen der Reue oder Scham und bedauerte auch um ihretwillen nochmal Jörgs Erklärung. Er dankte der Gemeinde, dass er, was er zu sagen hatte, im Dom habe sagen können. Es sei ein guter Ort dafür gewesen. Der Sprecher teilte mit, man habe den Bundespräsidenten gehört, er habe die diesjährige Berliner Domrede gehalten, er habe die Begnadigung der letzten inhaftierten Terroristen mitgeteilt. Der Sprecher kündigte eine Talkshow über die Rede des Bundespräsidenten an und nannte die Zeit und die Teilnehmer. Die Tochter eines Opfers, ein Terrorist, der sich vor langem gestellt hatte und vor langem entlassen worden war, ein Journalist, der den deutschen Terrorismus zum Thema seines Lebens gemacht hatte, die Justizministerin und die Gastgeberin. Dann gab der Sprecher an seinen Kollegen in Wimbledon ab. Ulrich schaltete das Radio aus. Keiner sagte etwas. Jörg hatte während der Rede den Stuhl zurückgeschoben und die Beine zuerst übereinander geschlagen, dann nebeneinander gestellt und die Ellbogen auf die Knie gestützt und den Kopf in die Hände gelegt. Jetzt musste er sich bewegen, rückte den Stuhl an den Tisch, wollte sich Kaffee einschenken, schaffte es aber nicht. Seine Hand zitterte. Christiane stand auf, schenkte ihm ein und legte ihm die andere Hand auf die Schulter. Ich hatte ihn doch gebeten, nicht davon zu reden, und hatte gedacht. Jörg redete leise und als sei er den Tränen nahe. Andreas sagte, du hast ihm mit deiner Erklärung keinen anderen Ausweg gelassen. Wie soll der Bundespräsident erklären, dass er einen Terroristen begnadigt, der als erstes dem Staat den Krieg erklären muss, wenn nicht so? Stimmt das, was er gesagt hat? Natürlich nicht, fiel Marco ein. Der Bundespräsident wollte Jörgs Erklärung doch nur klein und wegreden. Weil sie Angst vor Jörg haben, machen sie aus ihm eine hilflose, widersprüchliche Witzfigur. Aber die Genossen verstehen schon, was hier gespielt wird. Und eigentlich hätte es nicht besser, hör mit deinem dummen Geschwätz auf. Stimmt es, Jörg? Hör du mit deinem blöden Verhör auf. Du bist nicht sein Freund, wie ich gedacht hatte, du bist nur sein Anwalt. Und lass nur, Christiane. Ja, ich habe Krebs. Zu spät entdeckt, schlecht operiert und schlecht bestrahlt. Oder es konnte so spät nichts mehr werden und inzwischen habe ich Metastasen. Warum weiß ich davon nichts? Jörg lächelte verächtlich. Prostatakrebs. Ich kriege ihn nicht mehr hoch, ich kann das Wasser nicht mehr halten. Davon soll ich einer Frau erzählen? Ja, du bist meine Schwester, aber... Er machte eine Grimasse und schüttelte den Kopf. Alles klar, Dorle? Du hättest dir keinen falscheren aussuchen können. Ich wollte es dir nicht sagen. Jetzt wissen es alle. Was wollt ihr noch wissen? Ob ich, wie hat er gesagt, zwischen der Bitte um Gnade und trotzigem Aufbegehren hin und her gerissen war? Ja, war ich. Ich wollte noch mal leben, ehe der Krebs mich zerfrisst, auch wenn mit meinem Leben nicht mehr viel los ist. Den Wald riechen und den nassen Staub, wenn's in der Stadt nach vielen heißen Tagen regnet. Mit offenem Schiebedach und offenen Fenstern über die kleinen französischen Landstraßen fahren, ins Kino gehen, mit Freunden Pasta essen und Rotwein trinken. Er lächelte die anderen resigniert an. Ich hatte es mir nicht so schwierig vorgestellt. Und Marco hat mich zu dem Gedanken verführt, ich könnte noch mal eine Rolle spielen. Und es wäre nicht alles nichts, was ich gemacht habe, draußen und drinnen. Ich werfe dir nichts vor, Marco. Du hast mir den Gedanken nicht in den Kopf gesetzt. Ich habe ihn selbst gedacht. Beim Gnadengesuch habe ich noch Haltung gezeigt. Beim Gespräch mit dem Bundespräsidenten. Ich hatte gerade den Befund mit den Metastasen gekriegt. Und er hat gesagt, es bleibt unter uns. Und dann brach's eben aus mir heraus. Es hätte mich vor 25 Jahren bei einer Schießerei erwischen sollen. Christiane stand immer noch neben ihm, die Hand auf seiner Schulter. Damit das nicht passiert, habe ich dich damals verraten. Ich habe die Angst um dich nicht ausgehalten. Ich habe gedacht, ich habe dich nicht aufgezogen, damit du von der Polizei erschossen wirst. Und dass du eines Tages selbst froh bist, dass du noch lebst. Wenn du es jetzt nicht bist, es tut mir leid. Es tut mir alles leid, dass ich dich damals verraten habe und dass ich's wieder tun würde und dass du Krebs hast und nicht mehr leben willst und dass dieses Wochenende so schwierig geworden ist. Sie weinte. Karin wollte aufstehen, aber ihr Mann hielt sie fest. Es war still im Raum. Draußen rauschte der Regen. Jörg sah hoch. Die Tränen liefen seiner Schwester übers Gesicht und tropften vom Kinn auf den Boden. Sie zuckte mit den Schultern. Alles war heillos, alles war ausweglos. Er legte den Kopf auf ihre Hand. Als er ihn wieder hob, fragte er Ulrich, »Gilt dein Angebot noch? Kann ich in einem deiner Labors anfangen?« »Wo hast du deine Labors?« »Hamburg, Berlin, Köln, Karlsruhe, Heidelberg. Erinnerst du dich an die Kneipe, in der wir als Studenten Doppelkopf gespielt haben, ehe du solche profanen Dinge aufgegeben hast? Ist auch eines von meinen Labors. Stand lange leer. Kneipen gehen in der Gegend nicht mehr. Seht ihr, auch dass ich früher Doppelkopf gespielt habe, habe ich vergessen. Aber dahin zurückgehen, wo alles angefangen hat, gefällt mir. Ich kann nicht unter deine Flügel, Tia. Ich täte dir nicht gut und du mir nicht. Besuch und Urlaub, das ist etwas anderes, aber in derselben Wohnung morgens beim Frühstück am Küchentisch, abends auf dem Sofa vor dem Fernseher, meine Windeln im Badezimmer, das geht nicht. Christiane nickte. Sie war zu erleichtert, als dass sie hätte widersprechen mögen. Sie zog die Nase hoch, wischte sich die Tränen ab und fing an, Geschirr und Besteck zusammenzuräumen. »Setz dich!« Margarete legte ihr die Hand auf den Arm, und Christiane setzte sich. »Der Keller ist voller Wasser. Er muss ausgeschöpft werden, und ich wäre froh, wenn ihr mir helfen könntet. Die Feuerwehr hat mit Schulen und Krankenhäusern und Behörden alle Hände voll zu tun. Wir kennen das schon. Ich denke, in einer Stunde hört der Regen auf. Treffen wir uns dann?« Der Himmel war so düster und der Regen so gleichmäßig wie am Morgen und am letzten Abend. Ulrich, der alles wissen wollte, wollte auch das wissen. »Klar helfen wir, aber wieso denkst du, dass der Regen aufhört?« »Hört ihr die Vögel? Sie fangen an, wenn der Regen bald aufhört. Ich weiß nicht warum, aber so ist es.« Sie horchten nach draußen und im Rauschen des Regens hörten sie das Singen und Zwitschern und Schwatzen der Vögel. Als Geschirr und Besteck abgewaschen und aufgeräumt waren, ging Jörg auf die Suche nach seinem Sohn. Er fand ihn nicht im Haus, fragte Margarete, ob es im Garten einen regengeschützten Platz gebe, und sie wies ihm den Weg zum Gewächshaus. Kaputt sei es, abgerissen gehöre es, aber ein Stück Glasdach sei noch ganz, und darunter sitze sie manchmal im Regen auf einer umgestülpten Badewanne. Margarete hatte recht. Der Regen wurde schwächer. Aber den Weg, den sie ihm gewiesen hatte, hatte Jörg vergessen, kaum dass sie ausgeredet hatte. Er suchte drauf los und war nass, als er das Gewächshaus und seinen Sohn schließlich fand. Er setzte sich wortlos neben ihn und war fürs Erste froh, dass sein Sohn nicht aufstand und ging. Ihn fror und er hätte sich gerne mit den Armen wärmend auf Brust und Seiten geklopft, aber er wollte nicht riskieren, seinen Sohn dadurch abzustoßen und zu vertreiben. Also saß er still und sah den Regen schwächer und schwächer werden. Dann sagte er, »Ich habe dir wirklich viele Briefe geschrieben.« Ferdinand ließ sich Zeit. »Ich kann die Großeltern nach den Briefen fragen.« Er redete, als gehe es um eine Nichtigkeit. Jörg brauchte wieder lange, bis er den nächsten Satz sagte. »Ich weiß, dass ich deiner Mutter und dir Leid zugefügt habe.« Er wartete auf eine Reaktion. Als keine kam, fuhr er fort. »Um Verzeihung bitten. Es ist eine so kleine Bitte. Nur ein paar Worte. Und was geschehen ist, ist so schwer. Ich bringe das nicht zusammen. Daher traue ich mich nicht.« Ferdinand sah seinen Vater kurz an. So schnell wie er ihn prüfte, verurteilte er ihn. »Hast du schon wieder vergessen, was du gestern Abend und heute Morgen gesagt hast? Du hast keinen Grund, Mutter mehr zu bedauern als deine anderen Opfer. Mich erst recht nicht. Immerhin lebe ich.« Das war so wegwerfend gesagt, dass Jörg wieder Angst hatte. Sein Sohn werde als nächstes aufstehen und gehen. Er suchte nach einer vorsichtigen Fortsetzung. Aber sein Sohn war schneller. »Glaub nicht, dass ich Mitleid mit dir hätte, weil du Krebs hast und Windel trägst. Es ist mir völlig gleichgültig.« Ob sie sich wiedersehen könnten, hatte Jörg seinen Sohn fragen wollen, aber er traute sich nicht. »Kann ich dir schreiben? Gibst du mir deine Adresse? Christiane hat nur die deiner Großeltern.« Ferdinand fragte voller Abwehr zurück, »Was willst du von mir?« Jörg hatte das Gefühl, von der Antwort auf diese Frage hänge alles Weitere ab. Was sollte er sagen? Warum hatte er vorhin, als er von den Dingen des Lebens geredet hatte, nicht von seinem Sohn geredet? Er hatte nicht an ihn gedacht. Er hatte sich im Gefängnis angewöhnt, nicht an ihn zu denken. Er sagte, »Ich möchte wieder an dich denken können.« »Wenn du im Gefängnis nicht die Zeit dazu gefunden hast, wirst du sie in der Freiheit erst recht nicht finden.« Ferdinand stand auf und ging. Aber Jörg rief seinem Sohn nicht nach. Es gehe nicht um Zeit. Ferdinand konnte das nicht wirklich meinen. Jörg sah ihm nach, fand ihn in seiner Bewegung ähnlich sperrig, wie er sich selbst anfühlte, wenn er sich bewegte und beobachtet fühlte oder selbst beobachtete. Auch die Abwehr, Schärfe, Schroffheit seines Sohns kannte er von sich selbst. Das machte ihm das Herz weich und schwer. Tja, dieser junge Mann war sein Sohn. Ja, er war ebenso gefährdet, wie er selbst gefährdet gewesen war. Sogar das Aufwachsen ohne Mutter hatte er an ihn weitergegeben. Der Regen hatte aufgehört. Jörg sah auf die Uhr. Er hatte vor dem Einsatz im Keller noch Zeit, seine Sachen zu packen. Einer würde ihn nach Berlin mitnehmen. Dort würde er sich in den Zug setzen, morgen ein Zimmer finden und am Dienstag im Labor anfangen. Vielleicht würde er sogar die Arbeit mögen. Aber jedenfalls die Menschen, die ihn in Ruhe lassen und akzeptieren würden, wenn er gute Arbeit leistete. Auf dem Rückweg zum Haus begegnete er Margarete und Henna. »Siehst du«, sagte sie, guckte zum Himmel und breitete die Arme aus. »Ich sehe«, lachte er, »ich sehe.« »Er hat tatsächlich gelacht«, sagte Margarete im Weitergehen zu Henna. »Ich denke, wenn man Terrorist wird und Leute umbringt, muss man schon ein ziemlich taffer Typ sein.« »Bist du ein taffer Typ?« »Wenn man Journalist wird und berichtet, wie Leute einander umbringen, muss man...« »Ich weiß es nicht, Margarete. Ich weiß auch nicht, ob ich Journalist bleiben soll. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Mutter gehen soll. Ich weiß nicht, wie es mit den Frauen gehen soll. Ich weiß nicht viel heute Morgen. Die Bank ist nass. Ich hätte es mir denken und einen Lappen mitnehmen können.« Henna setzte sich. »Komm auf meinen Schoß.« Margarete wurde rot. »Du bist verrückt.« »Nein«, sagte er und lachte sie fröhlich an. »Ich bin nicht verrückt. Ich will dich auf meinem Schoß haben.« Aber die Bank erschlug mit den Händen auffordernd auf seine Beine. Sie setzte sich vorsichtig. »Siehst du«, sagte er und legte die Arme um sie. Wieder war ihm, als halte er einen Baum oder einen Fels und als könne ihn endlich nichts mehr davon wehen. Ihre Schwere hielt ihn fest, wurzelte ihn ein. Als Margarete ihre Vorsicht aufgab, in seinen Armen weich wurde, sich an ihn schmiegte und ihr Gesicht in die Kuhle seines Halses legte, fragte sie, »Kannst du noch? Bin ich zu schwer?« Er schüttelte den Kopf. Sie schlief in seinen Armen ein und wachte in seinen Armen auf. »Müssen wir los?« »Du hast nur ein paar Minuten geschlafen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Würdest du, meinst du, du könntest...« Jetzt wurde Henna rot. »Was? Nimmst du mich für einen Augenblick auf deinen Schoß?« Sie lachte und stand auf. »Komm!« Sie setzte sich und zog ihn auf ihren Schoß. Er konnte sich nicht so einschmiegen, wie er es gerne getan hätte. War er zu groß für sie? War er zu schwer für sie? Verachtete sie sein kindliches Bedürfnis, auf den Schoß genommen zu werden? Er seufzte. Sie flüsterte ihm ins Ohr, »Es ist alles in Ordnung.« Er ließ sich gehen, groß, aber nicht zu groß, schwer, aber nicht zu schwer. Und sein Bedürfnis, auf den Schoß genommen zu werden, war ihr das natürlichste Bedürfnis der Welt. Es war wirklich alles in Ordnung. »Wie viel Zeit haben wir noch?« »Keine.« »Sehen wir uns wieder?« »Ja.« »Gut.« Henna sprang auf, reichte Margarete die Hand und zog sie hoch. Alle stellten sich ein. Die beiden Ehepaare kamen zusammen. Sie hatten sich an den Autos getroffen, als sie ihre Sachen einluden. Ob man sich einmal wiedersehe, in Salzburg oder in Bayreuth? Andreas und Marco standen und stritten, bis Jörg dazukam und sagte, er wolle keine Klage wegen der eigenmächtig herausgegebenen Presseerklärung. Es sei passiert, es sei vorbei. Ilse fragte Christiane, ob sie sich in ihren nächsten Ferien zum Schreiben einmieten könne. Dorle stand neben Ferdinand, sagte ihm etwas ins Ohr, streichelte seinen Arm, seinen Rücken, strich ihm über die Wange, und er mochte das. Und zugleich war es ihm peinlich, weil er sich vor seinem Vater unerbittlich zeigen wollte. Alle waren reisefertig. Margarete schaute von einem zum anderen. »Das Wasser ist wadentief. Ihr solltet jedenfalls Schuhe und Strümpfe ausziehen und die Hosen bis übers Knie hochkrempeln. Es ist schmutzig und wird spritzen. Habt ihr nichts Schlechteres zum Anziehen? Dorle, dein T-Shirt ist nachher nicht mehr rosa.« Aber alle ließen es bei nackten Füßen und hochgezogenen Hosen bewenden. Sie steckten die Socken in die Schuhe und stellten die Schuhe nebeneinander, aufgereiht wie die Dachsen vor der Oper. Margarete ordnete die Freunde in einer Reihe vom Keller über die Treppe zum Garten und zurück zum Kellerfenster. »Alle 10 Minuten rücken wir weiter, damit es uns nicht langweilig wird. Ich habe nur 7 Eimer. Wir haben also immer einen Moment zum Verschnaufen.« Marco schöpfte den 1. Eimer und gab ihn an Andreas am Fuß der Treppe. Über Ilse, Jörg und Ingeborg wallerte der Eimer die Treppe hoch, wurde von Ferdinand an Margarete, von ihr an Ulrich und von ihm an Karin weitergereicht, die ihn auf die Wiese neben Margaretes Gartenhaus schüttete und an Henna gab, der ihn Dorle zuwarf, von der Christiane ihn bekam und durch das Kellerfenster zu Eberhard fallen ließ, der ihn an Marco gab. Marco gab Andreas die Eimer mit so viel Schwung, dass immer ein bisschen Wasser überschwappte und Andreas anspritzte. Jörg meinte es gut, beugte sich zu Ilse tiefer hinab und zu Ingeborg höher hinauf als nötig und war bald schweißnass. Ferdinand, Margarete und Ulrich standen in der Sonne, die durch die Wolken gebrochen war, waren vergnügt und scherzten mit Henna, Dorle und Christiane, Volleimer Vollblütler gegen Leereimer Weicheier, Helden der Arbeit gegen Trittbrettfahrer, Wasserträger gegen Wasserwerfer, nein, Eimerwerfer. Karin schüttete den Eimer mit ausholender, segnender Gebärde aus. Beim 1. Weiterrücken stieß Andreas mit Marco so zusammen, dass Marco ins Wasser fiel. Als nach dem 12. Weiterrücken Marco unter das Kellerfenster und Andreas ans Schöpfen kam, versuchte Marco das Gleiche mit Andreas, aber der sah sich vor. Dann war der Wasserpegel ohnehin gesunken. Der Eimer war nicht mehr vollzukriegen und Margarete machte die Reihe kürzer und schickte Christiane und Eberhard mit Besen nach unten, so dass sie das Wasser vom hinteren zum vorderen Teil des Kellers kehrten. Alle waren mit ihrem Eimer oder Besen beschäftigt, ihren nassen Füßen und feuchten Sachen, ihrem Nachbarn oder gegenüber, mit sich selbst. Nur Ilse sah sich die anderen an. Marco und Andreas im Clinch, Dorle und Ferdinand zögernd, ob sie sich ineinander verlieben sollten, und Margarete und Henna dazu bereit, die beiden Ehepaare in der Selbstverständlichkeit des Zusammengehörens geborgen, Christiane erleichtert, dass die Bomben entschärft oder ohne großen Schaden explodiert waren, Jörg glücklich, dass er gerade nichts meistern musste, außer Eimer und Wasser. Ilse sah sich die Einzelnen an und war vom Ganzen fasziniert. Vom Schauspiel der Zusammenarbeit, von der Koordination der Körper und Hände, vom Aufgehen der Einzelnen mit ihren Zu- und Abneigungen in einer gemeinsamen Aufgabe. Würde sie Jan so etwas erleben lassen? War die gemeinsame Planung und Durchführung von Anschlägen von ähnlicher Qualität? Oder ging es bei Anschlägen um die Koordination selbstständiger, unabhängig voneinander erbrachter Leistungen? Mit derselben Leichtigkeit, mit der die Freunde sich zum Ganzen fügten, würden sie auch wieder auseinanderfallen. Nichts, so dachte sie melancholisch, würde vom Ganzen bleiben. Dann lachte sie. Der Keller war trocken. Zum letzten Mal saßen sie auf der Terrasse um den Tisch. Erschöpft, fröhlich, nur noch halb da und zur anderen Hälfte schon auf der Reise. Oder gar zu Hause. Ulrich fiel ein, er könne ein Blatt rumgeben, auf das jeder Telefonnummer und E-Mail-Adresse schreibt und die Liste an alle weiterleiten, aber er ließ es. Karin sprach keinen Reisesegen, Christiane keinen Abschied der Gastgeberin und Jörg bedankte sich nicht für das Willkommen in der Freiheit. Sie tranken Wasser und redeten nicht viel. Sie sahen in den Park. Ein kräftiger Wind hatte die Wolken weggeblasen. Der Himmel strahlte blau und Bäume, Sträucher und Haus blitzten regenfrisch. Dann brachen alle gleichzeitig auf. Karin und ihr Mann nahmen Ilse und Jörg nach Berlin mit. Ferdinand ließ sich lieber von Marco mitnehmen. Aber er gab Christiane einen Zettel mit seiner Adresse und Telefonnummer. Wenn sie wolle, könne sie es auch seinem Vater geben. Christiane und Margarete standen vor dem Tor und winkten, bis sie die Autos nicht mehr sehen konnten.